WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema, und das Thema heißt Töten. Wer von euch hat schon einen Menschen getötet, ermordet? Wer von euch hat einen Menschen durch Mord oder durch ein Tötungsdelikt verloren? Und wer von euch hat aus Versehen, vielleicht durch einen Unfall, einen Menschen getötet? Dann würde ich sehr gerne noch mit jemandem sprechen, der plant, aktive Sterbehilfe zum Beispiel in der Schweiz in Anspruch zu nehmen, um sich dort selbst zu töten. Und gerne würde ich auch sprechen mit Leuten, die vom Töten von Tieren leben. Also, das Thema ist Töten, und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Nummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist der David, und David ist 33. Guten Morgen, David. Hallo, Domian. Hallo, David. Du hast dich zum Thema Töten gemeldet. Warum? Ja, ich habe mal selber auf einem Geflügelschlachthof gearbeitet. Mhm. Wo Tiere denn getötet wurden, und er musste mich dann nach 6 Wochen versetzen lassen, weil wie mit den Tieren umgegangen wurde, das konnte ich mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren. Also das war die klassische Massentierhaltung, diese schrecklichen Bilder, die wir auf dem Fernsehen sehen. Ja. Was genau hast du dort erlebt, was dich so abgestoßen hat? Zum Beispiel, wenn die Muslimen nach ihrem Ramadan, dann wurden da Puten aus dem Käfig genommen. Weil denen wurden bei lebendigem Leibe wurden die Kehle durchgeschnitten. Ja, und dann sind die da durch die Schlachtung gelaufen und bei lebendigem Leibe verblutet. Mhm. Und da habe ich selber auch, kann zwar viel ab, aber da musste ich rausgehen und spucken, weil das ging gar nicht. Verstehe ich nicht so ganz. Das war ein großer Betrieb, eine Geflügelzucht. Und nur eine Schlachtung. Also die Tiere wurden von, sagen wir, das weiteste von Italien wurden die Puten rangekarrt. Ach so. Und da wurden, ach so, ja, ich verstehe. Die wurden von Züchter aufgekauft, die Tiere. Mhm. Und wir haben, wenn es wenig war, am Tag 15.000 Tiere da getötet. Puten. Mhm. Ich selber habe die auch aufgehängt, hatte auch ein Minimum, wie viel ich nach dem Vergasen aufhängen musste. Wie wurden die denn, vielleicht erklärst du mal, wie die getötet wurden, abgesehen von dem muslimischen Brauch? Die wurden vergast, die Tiere. Die wurden dann betäubt durch Vergasen mit CO2 und noch irgendein Gas. Das dauerte so um die 2 Minuten. Dann kamen die auf dem Förderband zu mir. Ich musste die dann an den Beinen oben an Ketten aufhängen. Mhm. Waren die Tiere durch dieses Vergasen wirklich betäubt oder tot schon? Ich sage... Jein, also manche haben noch bei mir in der Hand gezappelt und dann, naja, also meins was nicht. Mhm. Also dann, ich habe mich da auch versetzen lassen. Dann musstest du die aufhängen, diese Tiere, und was passierte dann weiter? Dann sind die an eine Kette weitergefahren zu einem Muslim, weil die Kehle durfte nur ein Muslime durchschneiden. Wie? Damit das Tier dann auch als, so, ich hoffe mal, ich spreche jetzt richtig aus, als Halal-Schlachtung verkauft werden durfte. Alle Tiere durften nur von Muslimen getötet werden, nur die Kehle durchschnitten werden, ja. War das denn ein Betrieb, der sich jetzt speziell auf Muslime ausgerichtet hatte? Ja, sag ich mal ja. Ach so. Mhm. Und da wurden, also es waren auch viele Ausländer in der Firma. Mhm. Und ich habe das auch mitgekriegt, dass sich da ein Pole und ein Russe sehr gestritten haben, und der Russe griff dann den Polen auch außerhalb der Schicht auf dem Parkplatz an und hat ihn dann auch mal ein Messer im Bauch gerammt. Okay, das ist noch wie eine andere Geschichte. Ich hoffe, dass der Mensch nicht gestorben ist. Nein. Ja. Also das haben viele dann gesehen und auch gleich den Rettungswagen gerufen. Aber wie auch mit den Tieren allgemein umgegangen wurde, ich habe mal für kurze Zeit angeguckt und hatte mich dann auch versetzen lassen in der Firma in die Verpackung. Mhm. Ich möchte nochmal zu sprechen kommen auf diese Vergasung. Man sagt das immer so leicht und denkt, naja, gut, dann sind die eingegast. Hast du das gesehen, wie dieser Vergasungsprozess abläuft und wie die Tiere reagieren? Ja, also das war ja nur 2 Meter von meinem Arbeitsplatz entfernt. Mhm. Und das war ein Schlagen und die haben sich gewehrt in diesen Plastikkisten, die dann in diese Vergasungsstation hineingefahren sind. Mhm. Mhm. Und ich habe heute noch, auch wenn ich schlafe, noch die Bilder davon in den Augen, im Kopf. Und wie gesagt, ich esse seitdem auch kein Geflügel mehr. Ja. Auch kein Bio, weil Bio soll ja angeblich so eine glückliche Tiere sein, aber welches Tier oder welcher Mensch stirbt freiwillig, ne? Mhm. Ja, da hast du völlig recht. Nachdem den Tieren dann der Hals abgeschnitten wurde, was passierte dann? Sind sie in kochend heißes Wasser gefahren für 1-2 Minuten, wurden sie quasi gebrüht und dann fuhren sie in so eine Maschine, wo sie dann gerupft wurden. Mhm. Und dann fuhren sie noch weiter und dann wurden sie halt ausgenommen. Mhm. Das sind alles so Bilder? Ja, bitte? Von Frauen ausgenommen und dann musst du die denn auch auf so einen Haken hängen, dass sie dann halt auch eine Nacht austrocknen. Und da wurden wirklich am Tag manchmal um die 18.000 Tiere, muss man sich mal vorstellen. Ja. 18.000 Tiere. Unfassbar ist das. Unfassbar. Kannst du es so auf einen Punkt bringen, warum du da rausgegangen bist? Ich konnte, Tiere sind auch Lebewesen. Die haben genauso Gefühle und alles wie ich. Und wie man mit den Tieren umgegangen ist, das konnte ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Wie hätte man anders mit den Tieren umgehen sollen, wenn man sie schon essen will? Ich sag mal, ich war in der Sommerzeit da. Die Tiere standen in brütender Hitze draußen in LKWs. Mhm. Ich meine, man hätte die auch mal nass spritzen können oder sowas oder mal Wasser geben. Aber selbst, sag ich mal, wenn wir jetzt um 17 Uhr Feierabend hatten und da waren noch Tiere, die blieben eine Nacht da drinnen. Mhm. Ohne Essen, ohne Trinken. Ja, und es war allen völlig egal, ob die nur gelitten haben oder Durst hatten oder so. Das war, weil die am nächsten Tag dann geköpft und wurden. Und wenn man das angesprochen hat, dann kriegte man eine abwertende Reaktion. Ja, mein Gott, die sterben doch das sind eh nur Viecher, die merken nichts. Mhm. Hattest du dir vorher darüber Gedanken gemacht, als du dort den Dienst angenommen hast? Mit dem Beruf selbst habe ich mich nicht auseinandergesetzt, weil ich habe eine Familie, ich wollte die ernähren und ich muss auch von irgendwas leben. Und du bist jetzt bist dann in die Verpackung gegangen? Ja. Das heißt aber, du bist weiter heute noch in diesem Betriebssystem? Nein, bin ich nicht mehr. Ich mache jetzt zum Glück einen Beruf, wo ich nichts mehr mit Tieren zu tun habe. Aber selbst alledem, ich esse kein Geflügel. Wenn ein Tier sehr artgerecht auf einem Bio-Bauernhof aufwächst, vielleicht auf einem grünen Feld, so wie man das so, ich kenne es aus der Verwandtschaft von früher noch, da war das so, und dann hat die Tante hat irgendwann dann das Huhn oder die Gans genommen und das haben wir Kinder gesehen, wir fanden das auch völlig normal und da wurde das Huhn geköpft. Nach einem glücklichen Leben allerdings. Ja, man sagt glücklich. Ja, das war schon okay. Das war schon okay. Es hätte vielleicht länger dauern können, das Leben, da gebe ich dir recht, aber vorher wurden die Tiere sehr, sehr gut behandelt. So, würdest du so ein Tier auch nicht mehr essen? Ich mach's noch. Ich esse zwar noch Tiere, aber wenn ich zum Schlachter gehe, ich erkundige mich vorher, ich kaufe nichts mehr im Supermarkt. Mhm. Anhand der Qualität vom Fleisch und man sieht ja auch viele Reportagen, wie das abläuft in dieser Massentierhaltung. Ich habe das Glück, ich habe einen Onkel, der ist Selbstversorger. Mhm. Ich weiß, wie es bei dem abläuft und ich beziehe meine Nahrungsmittel zum größten Teil von ihm. Das ist eine sehr gute Sache. Ich finde es auch gut, dass du anrufst oder jetzt angerufen hast und uns das mal erzählt hast. Gerade jetzt vor Weihnachten, da denkt man ja gar nicht drüber nach, wenn man den schönen Gänsebraten, den Putenbraten vor sich hat, was da für ein Leid hintersteckt, was da für eine Kette des Leides hintersteckt. Das fängt an, dass sie nicht artgerecht gezüchtet werden, der Transport, wie du es gerade auch beschrieben hast, und halt die Schlachtung. Ich sage mal, was ich auch eine riesengroße Frechheit oder noch als Frechheit empfunden habe, es kamen immer sehr viele Tiere aus Polen. Mhm. Neben uns standen auch immer Veterinäre, wenn die Tiere aufgenommen wurden. Mhm. Und es hieß, die Tiere haben Salmonellen. Mhm. Was würdest du denken, was mit den Tieren passiert ist? Ja, ich vermute mal fast, dass die genau so geschlachtet wurden und in den Vertrieb kamen. Richtig, bis auf die Innereien. Bis auf die Innereien, aber das Fleisch war verseucht. Da waren Salmonellen drin, aber das Fleisch wurde trotzdem weiterverarbeitet oder das Tier Genau. Heute ging übrigens auch nochmal groß durch die Presse, dass auch das Putenfleisch gerade in Deutschland extrem Antibiotika verseucht ist. Also es ist alles ein Drama und eine Schande, dass wir die Lebewesen so behandeln und dass wir da nur aufs Geld gucken und das Billigste kaufen und uns nicht um die Wesen scheren, die dahinter stehen. Was dahinter steckt, genau. Ja, genau. Lieber David, ich danke dir sehr, dass du angerufen hast. Ein guter Aspekt. Ich habe mal noch eine Frage. Ja, gerne. Könntest du mich noch mit einem Psychologen von dir verbinden? Sehr gerne, ja, natürlich. Weil das geht noch um ein anderes Thema. Okay, das mache ich gerne. Dann legst du bitte auf und der Henning ruft dich gleich an. Ich habe noch eins. Autogramm habe ich ja schon von dir. Ich bin großer Fan von deiner Sendung. Dankeschön. Ich gucke die fast jeden Abend, weil ich jetzt ja gerade krank geschrieben bin. Deine Sendung läuft leider zu wenig und denk mal auch zu einer falschen Uhrzeit. Weil ich denke mal, es gibt so viel Leid auf der Erde. Ja. Dass da mehr geholfen wird. Aber zum Thema wenig, wir sind ja nur schon jede Nacht hier, abgesehen von den Wochenenden. Ja, leider. Ja. Und ich habe erst mit einem Psychologen schon gesprochen. Auf dem Fall Robert Enke hat auch keiner was gelernt. Ja. Gut, David, das ist ein anderes Thema. Wir rufen dich zurück, du legst auf und Henning ruft dich gleich zurück. Okay. Alles Gute, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, wünsche ich auch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. So, ihr Lieben, falls ihr gerade reingeschaltet haben solltet. Wir haben heute Nacht ein festes Thema und das Thema heißt Töten. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die selbst schon einen Menschen getötet haben, vorsätzlich oder vielleicht aus Versehen. Mit Menschen, die irgendwann aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchten, vielleicht in der Schweiz und sich selbst töten möchten auf diese Art und Weise. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050. Hier ist Julian. Julian ist 27. Guten Morgen, Julian. Guten Morgen, Domian. Hallo, Julian. So, ich frage dich auch. Du hast zum Thema Töten angerufen. Warum? Ich bin 27 aus München. Mhm. Ich bin Lokführer bei der Deutschen Bahn und mir sind innerhalb der letzten 7 Jahre 4 Menschen vor den Zug gehüpft. 4 Menschen innerhalb von 7 Jahren? Also gut, ich habe die Ausbildung gemacht, die dauert 3 Jahre. Ja. Erzähl doch vielleicht mal den Fall, der dir am dramatischsten erschienen ist von diesen 4 Menschen. Den Fall, den du besonders in Erinnerung hast. Der Fall war 2012. Ich glaube, es war 2012, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, war auf der S6 in München und war ein junges Mädchen, ich glaube um die 17 Jahre jung. S6 ist eine S-Bahnlinie. S-Bahnlinie, okay. Genau, die fährt zum Starnberger See raus und waren 2 junge Mädchen am Gleis spazieren und die 17-Jährige hat es halt erwischt, Entschuldigung, wenn ich so hart sage, aber... Mhm. Zu welcher Tageszeit war das? War nachts. Nachts. Also die sind an den Gleisen, auf den Gleisen, an den Gleisen, sagst du, gegangen? Die ich erwischt habe, war auf dem Gleis und ihre Freundin war anscheinend neben dem Gleis. Ich habe das gar nicht so mitbekommen, weil es war dunkel und die S-Bahn ist gefahren. Aber konntest du denn noch ein Hubsignal senden, auslösen? Das ging so schnell, sage ich dir ehrlich. Und du kriegst es bei Dunkelheit fast nicht mit. Du spürst eine Erschütterung und du gibst dann einen Funkspruch an die Leitstelle ab und die schicken dann halt jemand raus, um nachzuschauen. Und die haben mir das mitgeteilt. Also du hast in letzter Sekunde das oder die Mädchen gesehen und dann die Erschütterung gespürt und da war dir schon klar, ich habe dieses Mädchen überfahren. Genau. Und dann wird der Zug gestoppt, das dauert ja dann eine Weile, ehe so ein Zug dann... Genau, du hast dann Vollbremsung rein und normalerweise soll... Wie bitte? Was passiert dann? Du machst die Vollbremsung, steigst du dann aus? Du solltest normalerweise, aber ich habe es nicht geschafft, also ich habe es alle 4 Mal nicht geschafft auszusteigen. Ich habe dann gewartet, also ich habe dann Verstärkung geholt und von der Bahn ein Notfallmanagement und die sind dann gekommen und dann bin ich erst runter. Hast du bei diesen vier schlimmen Vorfällen einmal den toten Menschen gesehen? Ich hab's alle viermal eigentlich gesehen. Du bist so nah rangegangen. Ja, ich meine, ich vermute, dass diese Menschen, wenn so ein Schlag passiert, dass sie sehr schwerst verletzt oder verstümmelt sind. Genau, ja, es sieht nicht schön aus, aber du schaust irgendwie automatisch hin. Ich weiß nicht wieso, aber... Von diesen vier Menschen weißt du, also in diesem Fall war es ja wahrscheinlich dann ein zufälliges Unglück, dass diese Mädchen da gegangen sind. Waren die betrunken? Ich glaube nicht, aber ich möchte es nicht beschwören. Also. Was war der Grund bei den anderen dreien, dass sie von dir erfasst wurden? Ich glaube Suizid, aber wir können da zwar Ermittlungsakten anfordern, da kommt der Staatsanwalt und aber ich wollte es ehrlich gesagt gar nicht so genau wissen. Magst du vielleicht, jetzt hast du diesen Fall mit den Mädchen beschrieben, magst du vielleicht noch einen Fall beschreiben? Gut, die anderen Fälle, mir ist der erste Fall war 2008, während der Ausbildung noch. Da hatte ich das Glück, was heißt Glück, dass der Ausbilder dabei war, der mir dann eine Stütze war. Für den war es, glaube ich, allerdings auch nicht sehr leicht. Das war, Gott, wo war ich? Ich glaube auch in München irgendwo und ja, war glaube ich ein junger Mann. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Das ist ja schon erstaunlich. Das sagt ja auch, was für einen Schock das in dir ausgelöst hat, wenn du die Details gar nicht mehr so weißt. Jetzt ist es viermal passiert, du bist erst 27 Jahre alt. Gab es denn die Überlegung bei dir zu sagen, ich kann diesen Beruf nicht weiter ausführen? Ich will das nicht nochmal erleben? Ich bin jetzt seit Februar krankgeschrieben und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht mehr, dass ich das pack. Also, wann war der letzte Vorfall denn? Der letzte Vorfall war, ich glaube, am 15. Februar dieses Jahr. Aber da weißt du bestimmt noch genau, was passiert ist. Das war ein älterer Mann, der mir vor den Zug gelaufen ist. Ist der richtig gelaufen? Kam der dir entgegen, als du gefahren bist? Ja, er ist gelaufen und dann kurz bevor er zum Einschlag kam, hat er sich hingelegt. Was denkst du über Leute, die sich so das Leben nehmen? Ich habe da ganz blöden Gedanken, wenn man so sagen darf. Ich denke mir generell, warum muss man sich überhaupt das Leben nehmen? Ich meine, ich bin der Meinung, es gibt immer eine Lösung. Egal was es ist. Und gut, wenn man sich unbedingt töten muss, dann bitte anders. Weil man nicht auch noch einen anderen Menschen mit reinziehen sollte. Genau, also ich habe das auch, ja. In diesem Fall ist das ja dann bei dir oder bei euch Bahnfahrern passiert das ja ständig, dass ihr dann mit Teil dieser Geschichte werdet. Genau. Gibt es bei dir solche Momente, wo du auch Schuld fühlst? Es ist manchmal da. Ich muss dazu sagen, ich war von Juli bis Anfang Oktober in der psychosomatischen Klinik am Chiemsee. Wegen den Vorfällen, die haben mir sehr viel geholfen. Ja. Kann ich auch nur weiterempfehlen, dass man sich Hilfe sucht auf jeden Fall. Die Bahn hilft dir selber auch. Ich wollte gerade sagen, eigentlich muss das ja von der Bahn auch gefördert werden, dass euch dann entsprechend auch adäquat geholfen wird. Ja, die Bahn hat dann selber so Psychologen und... Jetzt bist du so lange krankgeschrieben und überlegst tatsächlich, aus dem Beruf rauszugehen. Aber ganz entschieden ist es noch nicht? Es ist noch nicht ganz entschieden. Also ich bin auch hier daheim noch bei einem Psychotherapeut in Behandlung. Aber also ich schätze mal, ich glaube persönlich, dass ich es nicht schaffe. Weil die Gefahr ist ja immer da, dass es wieder passiert. Julian, ist das bei dir jetzt ein sehr unglücklicher Zufall, dass du das in so relativ kurzer Zeit so oft erlebt hast? Oder ist das wirklich gang und gäbe? Und wir kriegen das alle nur nicht so mit? Es passiert schon oft, aber ich glaube, also es gibt Kollegen von mir, die sind seit gefühlten 100 Jahren bei der Bahn und dem ist es noch kein einziges Mal passiert. Und dann gibt es halt welche, denen passiert es öfter. Ich weiß nicht, ist blöder Zufall. Das ist ein blöder Zufall. Ich hatte dich gerade gefragt, ob du denn ausgestiegen bist. Ich meine mich zu erinnern, ich hatte in der Sendung natürlich auch schon einige Male mit Bahnführern, Lokführern gesprochen. Und die sagen, ich meine, dass die mir mal gesagt haben, die hätten eine Anweisung von der Bahn, wenn das passiert, dass sie nicht aussteigen sollen. Täusche ich mich da? Also ich kenne es nur so, uns wurde in der Ausbildung gelernt, dass wir sollen aussteigen und schauen. Also im besten Fall kann sein, dass der noch lebt. Und dann vielleicht irgendwann. Welche Hilfsmaßnahmen schnell noch einleiten für den Fall, dass die Person lebt? Ja. Wobei, ich gehe mal davon aus, dass die meisten Menschen, dass nur ganz wenige so etwas überleben, oder? Ich habe es persönlich auch noch nie gehört, dass jemand überlebt hat. Aber, ja, also mir wurde in der Ausbildung wurde uns so gelernt. Hast du jemals irgendwas von den Angehörigen dieser Menschen erfahren? Haben die mal Kontakt mit dir aufgenommen? Haben die dir vielleicht Informationen gegeben über die Opfer? Nee. Wäre dir das hilfreich, wenn du zum Beispiel von diesem alten Mann, von dem du gerade gesprochen hast, in diesem Jahr, wenn du wüsstest, was da in dem Mann vorgegangen ist? Ich weiß es nicht. Vielleicht belastet mich das noch mehr dann. Oder vielleicht auch nicht, wenn man weiß, dass es vielleicht ein schwer psychisch kranker Mensch war, der selbst gar nichts dafür konnte, was er gemacht hat. Vielleicht würde dir das, wenn du ein gewisses Schuldgefühl hast, dir das auch erleichtern, damit umzugehen. Aber man weiß es nicht. Ja. Julian, also du überlegst noch, was du machen wirst. Du hast auch andere Möglichkeiten dann wahrscheinlich bei der Bahn, irgendwas zu machen. Du musst den Hauptarbeitgeber nicht wechseln, hoffe ich mal. Nein, ich denke auch, dass die Bahn stützt mich da. Ich treffe mich auch regelmäßig mit meinem Chef, einfach so zum Quatschen. Und vielleicht, wenn es nicht mehr in der Branche klappt, dann vielleicht im Büro irgendwas. Ja, genau. Fahrdienstleitermäßig. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du gut psychotherapeutisch behandelt worden bist. Möchtest du trotzdem vielleicht auch noch mal ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen oder meinst du, das ist nicht nötig? An wen? Mit meinem Psychologen möchtest du da auch noch mal ein paar Worte jetzt sprechen? Ich glaube eigentlich nicht. Du bist gut versorgt. Also, ich bin gut versorgt, auf jeden Fall. Gut, Julia, dann danke ich dir für das Vertrauen, dass du uns angerufen hast und deine Geschichte erzählt hast, die mir natürlich sehr leid tut, wenn man in jungen Jahren so Schockmomente erleben muss. Aber bin ganz beruhigt, dass du in guten Händen warst und ich hoffe und drücke dir die Daumen, dass du aus diesem Trauma rauskommen wirst und irgendwann wieder ein ganz normales Leben führen kannst. Ich danke dir ebenfalls. Dankeschön, Julian. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Und schöne Grüße nach München. Tschüss. Sage ich. Schönen Abend noch. Ciao. Dankeschön. Tschüss. 1.23 Uhr und weiter geht es mit der Maria. Maria ist 57. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen. Maria, zum Thema Töten. Ja, ich habe das deinen Kollegen vorher erklärt. Mein Bruder war sehr krank, ist gestorben. Jetzt ist mein Cousin, der 13 Tage älter ist als mein Bruder, sehr krank ist. Wann ist der Bruder denn gestorben? Ist schon ein bisschen länger, ja, vor 27 Jahren. Ah, aber ja. Okay. Das hat sich immer irgendwie durch die Familie gezogen. Der ist gestorben, der ist gestorben, der ist gestorben. Und jetzt war ich bei meinem Cousin, der Metastasen überall im Körper hat und mich gebeten hat, hilf mir. Hilf mir beim Sterben? Ja. Hilf mir, mich zu töten? Ja. Hat er konkret gesagt, was du tun sollst? Nein, ich muss dazu sagen, ich lebe in Deutschland, er lebt in Serbien. Und wie die Leute also denken, in Deutschland ist irgendwie alles möglich. Das ist nun genau nicht möglich in Deutschland. Genau, aber in der Schweiz oder in Holland. Ist das möglich, ja. Wenn man gewisse Voraussetzungen erfüllt, ja. Ja. Ist er so, er ist austherapiert, er wird nie wieder gesund? Genau. Liegt er zurzeit in einer Klinik oder zu Hause? Nein, in einer Klinik. Ja. Aber, ist zwar jetzt blöd gesagt, in Serbien, das kann man nicht finanzieren. Der kommt die nächsten Tage nach Hause. Das heißt, ich fliege morgen runter nach Serbien. Hat er denn außer dir keine näheren Verwandten? Oder? Doch. Er hat zwei Töchter. Warum hat er gerade dir diesen Wunsch geäußert? Weil du in Deutschland lebst? Nein, weil ich eigentlich immer die Starke war in der Familie. Ist das Verhältnis? Die alles durchgezogen hat, ja. Was ich mir vorgenommen habe. Und ist das Verhältnis denn zwischen dir und ihm auch sehr nah und innig? Ja, schon immer. Ja. Ist er in deinem Alter ungefähr? Der ist 2 Jahre älter. Ja. So, er kommt dann nach Hause. Hat er auch eine Frau noch? Nein, die Frau hat ihn leider verlassen. Das heißt, er kommt nach Hause und ist dann zunächst alleine in seiner Wohnung? Alleine in seiner Wohnung. Und du wirst dann zu ihm jetzt fahren, fliegen morgen? Ja. Jetzt ist das natürlich ein ungeheurer Wunsch, den ein Angehöriger oder ein Freund einem stellen kann, formulieren kann. Wie hast du das aufgenommen, als er das gesagt hat? Wenn man jemanden kennt, wie lebensfroh und der Wille zum Leben da war und jetzt sieht man irgendwie nur eine Hülle von dem, was man kannte. Es ist ein anderer Mensch als früher. Ja. Und um Gottes Willen, mir gibt auch niemand das Recht, irgendwie jemanden zu töten, das heißt mit, blöd gesagt, mit Messer, Pistole oder sonst irgendwie was, aber es ist einfach nur nicht der Wunsch da. Ja, der Wunsch, jemandem zu helfen, das letzte Mal zu helfen. Der Wunsch ist schon da bei dir. Ja. Hat er sich konkreter ausgedrückt, wie er sich das genau vorstellt, was zu tun ist? Einfach nur einschlafen, wie hat er das gesagt? Er hat immer diese amerikanischen Sendungen geguckt, da im Gefängnis, Spritze und weg. Das heißt, ihm wäre am liebsten, wenn du ein tödliches Medikament mitbringen würdest und ihm das zur Verfügung stellst oder es ihm sogar selbst verabreichst. Ich glaube, das könnte ich nicht. Ich müsste, also er ist noch fähig, das selber einzunehmen. Hast du denn so etwas organisiert? Ja. Du hast das organisiert? Ja. Wo und wie hast du das gemacht? Wenn man irgendwie, blöd gesagt, helfen will, findet man Mittel und Wege. Ja, das glaube ich auch. Aber bist du sicher, dass das, was du an Medikament in der Hand hast, dass das auch wirklich wirkungsvoll ist und kein zusätzliches Leid verursacht? Nein, ja. Wie wirkt denn dieses Medikament, was du organisiert hast? Giancarlo mit ganz starken Schlaftabletten. Wie sollte das denn dann ablaufen? Er nimmt diese 2 Kapseln, schluckt sie runter und weil das kann man sich nicht vorstellen, wenn man sieht, wie ein Mensch vor Schmerzen. Und es gibt keine Zukunft. Es gibt definitiv keine Zukunft. Ich meine, das ist ja eine ganz, ganz extreme, vielleicht die extremste Situation deines Lebens, in der du jetzt stehst. Hast du dir das schon überlegt, wie das dann sein würde? Wirst du bei ihm bleiben oder verlässt du das Zimmer? Ich würde schon bei ihm bleiben. Nun weißt du ja, dass wir hier in Deutschland Gott sei Dank mittlerweile ein gut ausgebautes Hospizbetreuungssystem haben. Wir haben die Palliativmedizin, die sehr viele Schmerzen den Todkranken nehmen kann. Ja, aber leider Gottes lebt er nicht in Deutschland. Das habe ich schon verstanden, aber wäre es denn eine Option vielleicht gewesen, ihn hierher zu holen in ein Hospiz? Ja. Und warum macht ihr das nicht? Es geht einfach nicht, weil er müsste sich dann in Serbien diesen internationalen Krankenschein holen. Mhm. Dafür musst du 100%ig gesund sein, bevor du den bekommst. Mhm. Und der Rest, wie alles im Leben, ist eine finanzielle Sache. Wenn das möglich wäre, wäre dir das für dich der liebere und bessere Weg? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Also das heißt, wenn es das Angebot in Serbien gäbe, Palliativmedizin, Hospiz, würde er das auch so in Anspruch nehmen wollen? Das kann ich jetzt nicht so beantworten. Mhm. Welche Krebsform oder Sorte hat er eigentlich? Also es ist komplett alles angegriffen. Milz, Leber, Lunge, Knochen, alles komplett. Mhm. Selbst bei bester palliativmedizinischer Betreuung hätte er keine lange Lebenserwartung mehr. So hört sich das an. Nein. Wer weiß von diesem ungeheuerlichen Vorhaben? Wer weiß davon? Eigentlich die ganze Familie. Mhm. Aber es kann keiner irgendwie was machen. Das heißt, die Familie weiß das, die Kinder auch. Ja. Und die sind damit einverstanden? Das, was ich vorhabe, oder was er mich gebeten hat, nein. Das wissen Sie nicht, oder? Nein. Das meinte ich jetzt. Also, Sie wissen nicht, dass du mit der Zyankali-Kapsel jetzt anreist und dass du es ihm geben wirst. Das wissen die nicht. Nein. Die sind also nicht eingeweiht. Nein. Hast du dich über die rechtliche Situation schlau gemacht in Serbien, was dir passieren könnte, wenn du das machst? Wenn das rauskommt? Nein. Aber ich muss dazu sagen, ich bin selber auch betroffen, krankheitsmäßig. Das heißt, und ich möchte nicht, dass meine Kinder mich so sehen würden. Das heißt, du würdest für dich auch diesen Weg gehen wollen? Ja, ja. Bist du selbst krebserkrankt? Ja. Auch in einem fortgeschrittenen Stadium schon? Ja, ja. Wie fortgeschritten? Bis jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, jedes Mal, also ich hatte Gebärmutterkrebs, Eierstockkrebs, Brustkrebs, das ist mir immer irgendwie, bin ich von der Schippe gesprungen. Mhm. Jetzt hatte ich 2 Herzinfarkte und irgendwie hat eins mit dem anderen zu tun und ich würde nie, nie, nie so das erleben wollen, das, was ich sehe, was seine Kinder sehen, dass meine Kinder das sehen. Mhm. Oder meine Enkelkinder das mitkriegen oder mich so sehen. Das heißt, du würdest nicht in ein Hospiz gehen hier in Deutschland? Keine Ahnung, das ist für mich so ein Hinvegetieren. Die Situation ist ja auch, so wie ich es jetzt verstanden habe, noch nicht so akut, dass du vor der Frage stehst. Nein, bei mir Gott sei Dank noch nicht, nein. Das heißt, im Moment, die Situation ist wackelig bei dir, aber sie ist nicht so final bedrohlich wie bei deinem Verwandten. Nein. Jetzt haben wir gar nicht über dein Gewissen gesprochen. Was sagt dein Gewissen zu diesem Vorhaben? ganz ehrlich, auf der einen Seite bin ich eigentlich sehr gläubig. Mhm. Und jetzt sage ich wieder, bei uns in Serbien, wenn sich einer selber umbringt, kommt kein Pfarrer, du kriegst nicht deine letzte Ölung, nichts. Mhm. Ich weiß es nicht. Und ich muss sagen, jetzt, wo ich mit dir gesprochen habe, bin ich irgendwie wieder am Zweifeln. Mhm. Es ist auch eine ungeheuer schwierige Situation. Du merkst, dass ich auch nicht massiv versuche, dir das auch auszureden. Weil, ja. Weil ich finde, das muss man sehr ernst alles nehmen und es ist auch völlig in Ordnung, darüber sehr differenziert zu sprechen. Vielleicht ist in bestimmten Ausnahmesituationen, du sagst, du bist sehr gläubig, vielleicht in bestimmten Ausnahmesituationen ist das Gebot der Nächstenliebe stärker als das Gebot, du sollst nicht töten. Ja. Vielleicht. In bestimmten extremen Situationen. Hallo? Ja, ich denke noch nach, Maria. Ich denke nach. Du fliegst morgen schon, sagst du? Ja. Für wann ist das geplant, das zu machen? Es ist geplant, dass ein Freund von mir das besorgt, mir das schickt. Ach, du nimmst es nicht mit im Flugzeug? Nein. Er schickt es erst, das heißt, da vergehen jetzt noch ein paar Tage oder ein paar Wochen? Nee, ein paar Tage. Mhm. Und ich muss gestehen, dass ich, obwohl es so hart klingt, glücklicher ist, blöd gesagt, aber wäre, wenn der Gott, der liebe Gott, ihn mitnimmt oder zu sich nimmt, als dass ich irgendwie was machen muss. Wenn er jetzt in den nächsten Tagen versterben würde. Ja, ja, ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Ich weiß, das sind alles Widersprüche, aber ich bin, wenn du jemanden siehst, der schreit vor Schmerzen, der kann nicht mehr. Gibt es, wenn es auch schon keine Hospizbetreuung in Serbien gibt, aber es gibt doch ordentliche Schmerzmittel, dass man den Menschen zumindest die Schmerzen nehmen kann. Mein Vater lebt in Serbien und muss Markomar nehmen. Mhm. Dass ihn die Ärzte verschreiben mit der Dosis, wie er es nehmen soll. Mhm. Aber es gibt kein Markomar. Ach so, ich verstehe. Also alles gar nicht mit unserer Situation vergleichbar. Nein, hier. Nein. Maria, es gibt wirklich nicht den einen Ratschlag, mach es, oder den anderen Ratschlag, mach es nicht. Was ich dir nur noch dringend sagen muss, möchte, ist, dass du jetzt auch heute, auch auf dem Flug und auch wenn du dort unten bist, nochmal sehr, sehr, sehr tief in dich gehen solltest und dir auch darüber Gedanken machst, wie ist es hinterher, wie empfinde oder bewerte ich das, wenn der Mensch dann tot ist. Ja. Dann musst du auch mit ihm nochmal eingehend darüber sprechen, ob ihm das auch klar ist, dass er natürlich auch dich damit in die Entscheidung mit hineinzieht. Wie gesagt, unter ganz extremen Situationen und Bedingungen finde ich das legitim und ich möchte da niemals moralisch schlecht drüber sprechen. Aber man muss alles andere vorher ausgeschöpft haben und wenn man auch nur den Hauch des Widerstrebens hat, darf man das nicht machen. Ja, und wie gesagt, ich weiß ja selber nicht, wie es mit mir weitergeht, aber wie soll ich dann damit leben, dass ich irgendwie, auf der einen Seite habe ich jemanden, wie er mir sagt, befreit. Auf der anderen Seite habe ich jemanden getötet. Du hast ihm zumindest dabei geholfen. Du hast es oder, nicht. Ja. Das ist das Dilemma, in dem du steckst. Liebe Maria, uns läuft gerade ein bisschen die Zeit weg, sehe ich gerade hier bei uns auf der Uhr. Ich habe das, was ich dazu sagen kann, habe ich dir jetzt gesagt. Ich möchte aber auch oder biete dir auch noch an, dass du auch noch mal mit meinem Psychologen, der dich gar nicht als Psychologe beraten soll, sondern als Mensch, vielleicht, dass er dir auch noch mal seine Sichtweise sieht. Er sagt, Das kann ja nicht schaden. Je mehr du redest, desto klarer wirst du mit dir sicherlich auch. Ja, ja. Dann biete ich dir das an, dass der Henning dich gleich zurückruft. Gerne. Und ich wünsche von tiefem Herzen, dass du die richtige Entscheidung triffst, egal wie sie aussieht, dass du die richtige Entscheidung fällst. Dankeschön. Und ich muss sagen, auf der einen Seite hast du mir irgendwie sehr geholfen, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht. Das ist mir klar. Das ist mir völlig klar. Okay. Liebe Maria, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Alles klar. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja. Tschüss. Ja. Wir machen weiter jetzt um 1.40 Uhr mit dem Jürgen. Und Jürgen ist 54. Guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja, auch. Wir hatten schon mal kurz gesprochen, und zwar kurz nach der Ermordung meines Lebensgefährten. Und jetzt sind es 12,5 Jahre später und ich würde einfach gerne noch mal drüber sprechen. Vielleicht erinnerst du dich dran. Das ist sehr lange her, 12 Jahre, dass wir gesprochen haben. Ja, ganz genau. Dein Lebensgefährte wurde ermordet. Vielleicht erzählst du die Geschichte uns allen noch mal. Ganz genau. Und zwar, ich war von Beruf Flugbegleiter, war in Indien unterwegs, kam nach Hause und schon bei der Anfahrt zum Haus hatte ich so ein ungutes Gefühl, weil die ganzen Rollos noch unten waren, zur Mittagszeit gegen 12 Uhr. Ich bin dann abs Auto stehen lassen, Koffer, alles im Auto überlassen, bin in die Wohnung gerannt und habe meinen Lebensgefährten erdrosselt aufgefunden. Ich habe dann erst versucht, dieses Handtuch, mit dem er erdrosselt war, abzunehmen. Das war mir dann auch gelungen. Ich habe dann noch die Polizei angerufen und hatte dann einen kompletten Blackout. Also ich saß am Küchentisch und wusste erst wieder kam erst wieder zu mir, als die Polizei das Haus gestürmt hat. Die haben es gestürmt sogar, das Haus. Ja, weil die Polizei ging zu dem Zeitpunkt auch davon aus, dass der Täter eventuell noch in dem Haus sich aufhalten könnte. Ja. Ich war zu dem Zeitpunkt dann schon 30 Stunden auf den Beinen in Indien den Tag, dann den Nachtflug, dann von Frankfurt wieder zurückgefahren. Das Haus, euer Haus war in Deutschland, stand ja, das? Ja, genau, und im Großraum Karlsruhe. Und ich bin heute noch fassungslos, weil... Weiß man denn, hat man herausbekommen, wer der Täter war? Ja, das hat man rausbekommen. Da ist mir dann auch noch meine Welt zusammengebrochen. Ich hatte gedacht, wir haben sehr zurückgezogen gelebt, hatten nur ein festes Freundespaar gekannt. Ansonsten war er viel mit auf den Reisen oder für mich auf den Geschäftsreisen mit und hat mich begleitet. Und ich hatte gedacht, bis zu dem Zeitpunkt, ich würde in einer monogamen Beziehung leben. Ja, dem war nicht so. Dem war nicht so. Es kam dann auch bei dem Prozess, bei dem Mordprozess zur Sprache. Es war ein verheirateter Mann, der sich nebenbei Geld als Stricher verdient hat. Das heißt, dein Freund hat die Angebote eines Strichers in Anspruch genommen. In Anspruch genommen, ganz und, genau. Und dieser Stricher hat deinen Freund erdrosselt. Ganz genau. Warum hat er ihn erdrosselt? Es ging rein um finanzielle Dinge. Also er hatte die Kreditkarten gestohlen. Es war auch eine sehr grausame Form der Tötung. Er hat ihm das Genick gebrochen. Das wurde dann später laut dem Obduktionsbericht, konnte man das alles nachvollziehen. Er war nicht tot wegen dem Genickbruch, sondern er war vom Hals ab gelähmt. Muss unsagbare Schmerzen gehabt haben. Und der Täter wollte einfach wissen, wo die Eurocheck-Karten sind, wo die Kreditkarten sind, wollte die Geheimnummern dazu. Und als er das hatte, hat er ihn dann letztendlich erdrosselt. Mein Gott, was für eine ungeheuerliche Brutalität. Das war eine sehr, sehr brutale Tat. Er hat auf meinem Freund, mein Freund lag auf dem Bauch, er hat auf ihm gekniet, hat ihm den Kopf so lange überstreckt, bis das Genick gebrochen war. Also das war erst kamen viele schwere Dinge, die für mich auszuhalten waren. Erstmal der Freund tot, Dann diese langen Verhöre bei der Polizei nach dem 30-Stunden-Tag. Dann ist die Welt zusammengebrochen. Mhm. Wie lange hatte denn dein Freund dieses geheime Doppelleben geführt? Weißt du das? Man sagt, oder bei dem Prozess kam zur Sprache, es wäre nur 2-3 Mal passiert. Aber man weiß ja nicht, ob er noch mit anderen vielleicht irgendwas hatte, was man gar nicht rekonstruieren ganz kann. Ganz genau. Der Verteidiger des Mörders hat mich dann in der Verhandlung gefragt, ob ich für meinen Freund die Hand ins Feuer gelegt hätte wegen Treue. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, das hätte ich getan. Mhm. Aber könnten Sie für Ihre Frau die Hand ins Feuer legen? Mhm. Und dann war sehr betretene Stille im Raum. Ja, das glaube ich. Zu was ist der Mörder verurteilt worden? Also er ist lebenslänglich verurteilt worden. Das war für mich wie ein Schlag ins Gesicht, weil die besondere Schwere der Schuld nicht festgestellt wurde. Und ich hatte einen schwulen Rechtsanwalt, Gott sei Dank, der mir die ganzen Unterlagen kopiert hat. Mhm. Also inklusive Obduktionsberichte, auch die Bilder der Obduktion, was für mich auch nochmal ein Schock war, weil darauf war ich nicht vorbereitet. Mhm. Was wäre für dich die richtige Strafe gewesen? Für mich wäre die richtige Strafe gewesen, dass er eben nach 15 Jahren nicht rauskommt. Sondern in Sicherheitsverwahrung. Sicherheitsverwahrung oder wenigstens, wie in den USA, 20 bis 30 Jahre. Mhm. Das heißt, sein Leben, weil er war Mitte 20, dann auch so gut wie gelaufen ist. Das heißt, sitzt der Täter jetzt noch? Du sagst 12 Jahre. Das ist jetzt gerade so die Frage, die ich demnächst bei Gericht einreichen werde. Weil das Gefängnis ist 500 Meter von meiner Eigentumswohnung entfernt. Hast du Angst vor dem Täter? Ja, große Angst. Hm. Gibt das Gericht dir Auskunft, wann und ob der entlassen wird? Angeblich ja, laut dem Weißen Ring ja. Hm. Und ich habe da sehr große Angst davor. Und es gab dann auch eine Panoramasendung zwischenzeitlich eben über diese Opferentschädigungsprozesse, die dann laufen. Und es hat mich auch nochmal sehr betroffen gemacht, da ich mittlerweile auch unheilbar erkrankt bin an COPD. Mhm. War schon öfter Thema in deiner Sendung. Ja, schwere Lungenerkrankung. Ganz genau, eine unheilbare Lungenerkrankung, sprich, es hilft nur eine Lungentransplantation. Mhm. Und ich habe von Anfang an immer bei der Polizei schon gesagt, es nimmt mir die Luft zum Atmen. Mhm. Ja. Glaubst du, dass, ich meine, das ist jetzt spekulativ, aber dass der Ausbruch dieser schweren Erkrankung auch mit diesem Schock zusammenhängt? Ich glaube ja, weil ich war wenige Monate zuvor beim Lungenfacharzt, weil ich oft mit Nasennebenhöhlen und der Fliegerei zu tun hatte. Mhm. Und da hat man nur ganz normal von der Erkältung gesprochen. Ja, das kann natürlich sein. Es ist natürlich sehr schwer nachweisbar, so etwas. Ganz genau, ja. Jürgen, das ist jetzt, wie gesagt, 12 Jahre vorbei. 12,5 Jahre vorbei. Kann man so etwas verarbeiten? Nein, das kann man nicht. Hast du je in diesen 12 Jahren nochmal dich auf eine neue Beziehung einlassen können? Ich habe es einmal probiert. Und habe mich dann auch sehr gefreut. Und letztendlich war es so, dass auch er fremdgegangen war. Hast du dann... Bitte? Ja, bitte, entschuldige. Dass auch dieser Partner dann fremdgegangen war. Ich habe das gespürt, ich habe eigentlich ein sehr gutes Gespür für Menschen. Und dann habe ich ihm auf den Kopf zugesagt, dass da noch was läuft nebenbei. Und dann war es das. Und es war tatsächlich so. Ja. Also er war dann so ehrlich, hat es zugegeben. Und seit dieser Zeit hatte ich nie wieder einen Partner. Du hast damals etwas ganz, eigentlich für uns, die wir sowas nicht erlebt hatten, nicht nachvollziehbar Schlimmes erlebt. Ja. Vor allen Dingen auch der Vorgang des Tötens. Ja. Das war dein geliebter Mensch, dein Lebensmensch war das. Absolut. Du hast dann herausbekommen, dass dieser Lebensmensch dich aber auch betrogen hat. Hast du ihm in der schweren Trauer verzeihen können? Das war für mich auch immer so ein Hin und Her. Das war sehr ambivalent. Mal habe ich immer dieses Gesicht des Erdrosselns vor Augen gehabt. Mhm. Dann habe ich wieder gedacht, Mensch, so eine arme Seele ist so grausam ums Leben gekommen. Ich müsste verzeihen. Dann gab es wieder Phasen, da konnte ich nicht verzeihen. Und auch heute hält der Zustand noch an. Es ist ein Hin und Her gerissen. Es ist immer ein Hin und Her gerissen. Kann man sagen, zwischen Trauer und Zorn? Zwischen Trauer und Zorn, ja. Und Verzweiflung und dem Unverständnis einfach den Behörden gegenüber. Mhm. Zum Beispiel dauert mein Opferentschädigungsprozess jetzt 12,5 Jahre, also seit dem Mord. Mhm. Und dahinzu kommt jetzt auch noch die Angst, der kommt raus und wer weiß, was der auch aus Rache mir irgendetwas da antun könnte. Genau. Woraus nährt sich eigentlich diese Angst, dass er dir auch was antun könnte? Ich kann es logisch nicht erklären. Das ist genauso, als ich gefühlt hatte, als ich an das Haus gefahren bin an dem Mordtag, als ich vom Flug nach Hause kam. Da wusste ich schon, da ist was passiert. Das beschleicht einen von Gefühlen. Man weiß, es ist jetzt irgendwas passiert. Mhm. Und wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass es Leute gibt, wo es wirklich keine Sperre gibt, die über alles Menschliche hinausgehen, dann löst es eine ganz massive Angst aus. Das kann ich gut verstehen und nachvollziehen. Ich musste da auch die Fliegerei aufgeben, weil auf den Nachtflügen, wenn mich jemand angefasst hat, der jetzt nur was zu trinken wollte, aber ich die Person nicht richtig gesehen habe. Es war für mich nicht zum Aushalten. Ich wage mir gar nicht vorzustellen, wie für dich die ersten Wochen und Monate nach diesem Unglück waren. Die müssen doch die absolute Hölle gewesen sein. Ja, die waren die absolute Hölle, aber da habe ich sehr viel recherchiert. Da ging es mir eigentlich noch besser, muss ich sagen, als jetzt. Mhm. Weil damals waren noch die Freunde da. Mittlerweile ist mein komplettes soziales Umfeld weggebrochen. Mhm. Ich lebe allein mit meiner 78-jährigen Mutter, die jetzt im September auch noch einen Schlaganfall hatte. Mhm. Und habe insofern überhaupt keine Unterstützung. Mhm. Und kann auch sagen, mein Leben ist so gut wie gelaufen. Ich bekomme jetzt eine stationäre Sauerstoffanlage und eine transportable Sauerstoffanlage. Also es sind sehr viele Baustellen in deinem Leben. Ganz genau. Sehr viele. Und was ich besonders gerne hervorheben möchte, das ist einfach, dass die Justiz sich mal überlegt, was sie mit den Opfern eigentlich macht. Insofern ist es sehr gut, dass du nochmal angerufen hast, nach 12 Jahren, und uns deinen sehr, sehr tragischen Fall nochmal geschildert hast, Jürgen. Ja. Ich möchte dir sehr gerne auch noch ein Gespräch mit Henning anbieten. Vielleicht, ich weiß es nicht. Das lehne ich dankend ab. Okay. Aus dem Grund, ich habe damals eine Adresse bekommen, und das war von der schwulen Gruppe in Mannheim. Mhm. Und letztendlich war ich dann zweimal bei diesem Psychologen dort und musste das alles bar und cash bezahlen. Da war ich mehr als enttäuscht. Gut, dann ist das irgendwie schiefgelaufen. Das dürfte also eigentlich so nicht sein. Das tut mir dann sehr leid. Die Adresse, die ich vermittelt bekommen hatte. Und, also kein Gespräch nochmal mit meinem Psychologen. Nein, okay. Danke. Nee. Lieber Jürgen, dann wünsche ich dir von meiner Seite aus, wenn das auch alles jetzt extrem schwer bei dir ist, trotzdem die Kraft und die Zuversicht, danke, dass du das schaffst. Und nochmal nachträglich mein tiefes Mitgefühl und Beileid für die schrecklichen Dinge, die dir widerfahren sind. Vielen Dank. Ja. Alles Gute von Herzen. Alles Gute, Jürgen. Alles wünsche ich dir auch. Dankeschön, alles Jürgen. Gute. Tschüss. Ja. Ciao. Wiederhören. Tschüss. Hier ist Abel, 42, guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Abel. Ich bin großer Fan. Ja. Guck deine Sendung sehr gerne und sehr oft, ne, wenn ich Zeit habe. Vielen Dank. Und nicht gerade so müde bin. Sind oft interessante Themen. Nur heute das Thema hat mich jetzt persönlich getroffen. Inwiefern? Ich habe vor genau zwölf Jahren, wir waren in Köln feiern. Ich bin eigentlich ja kein Kölner, aber ich hatte damals eine Beziehung dort und auch Arbeit. Mhm. Und wir waren abends mit Kumpels, zwei Kumpels waren da noch dabei, haben mal was getrunken. Ja, und dann kamen dann mehrere Jungs so auf uns zu, die waren schon ziemlich betrunken, um zu sagen, eigentlich stockedichte. Mhm. Ja, und fing dann auch an rumzupöbeln und so weiter und haben Kumpel von mir dann so dermaßen angemacht und so, ne, auch nach ihm gehauen und so. Ich bin dann dazwischen gegangen und dann genau an dieser Ecke, an den Ringen war das, mhm. Kölner Ringe, du bist ja auch aus der Ecke da unten. Ja, ne? Natürlich. Ich bin ja eigentlich kein Kölner, mhm. ne? Aber ich war von der Stadt damals auch sehr fasziniert. Naja, auf jeden Fall, das ist ein Gerangel hin und her und da war so eine Absperrung von der Baustelle. Da gibt's ja diese rotwarzen Fähnchen, also wenn irgendwie gerade so Bauarbeiten mhm. sind, mhm. ein Sandhaufen und da war eine Spitzhacke drin. Mhm. Naja, und auf jeden Fall, ich habe den jungen Mann, 20 Jahre war er alt, bin dann so weggeschubst und der ist über diesen Bordstein, weil da war noch ein Bordstein, ausgerutscht mhm. und ist mit dem Kopf in diese Spitzhacke reingefallen. Ja, sofort tot, ne? Oh Gott. Das heißt, die Spitzhacke, Hammer, ja. Die Spitzhacke hat ihn aufgespießt. Die Spitzhacke, ja, im Hinterkopf. Und du hast ihn dort reingeschubst, ohne zu wissen, dass da die Spitzhacke war. Spitzhacke liegt, genau. Und meine Leute waren dann auch so verwirrt, dass sie das gar nicht so genau mitbekommen haben. Und er hatte halt auch mehrere Leute, ja, dann kam die Polizei und hast du nicht gesehen und Zeugen und so. Und auf einmal wurde das Ding so gedreht. Ja auch Gutachten und alles gemacht. Ich bin ja dann sofort in Haft, ne? Dass ich gar nicht zu Gewalt neige. Der Mann war sofort tot. Ja, war tot, das haben die dann auch festgestellt. Dann der ist ja dann mit einer ungeheuren Wucht auf diese Spitzhacke gefallen. Ja, der ist auch ausgerutscht an diesem, weil da war direkt ein Bürgersteig auch noch. Ich habe das gar nicht so registriert, ne? Und er ist dann so, er war ja auch nicht kein Leichtgewicht, sag ich jetzt mal so. Und hat dann irgendwie so am Knick so ein Weichteil. Und das ging dann irgendwie direkt ins Gehirn rein. So, oder, dann bist du gleich... Ich kann das gar nicht registrieren. Ich denke, oh Gott, was mir passiert, ja? Ja, dann sofort weg und dann... Zu was bist du denn dann verurteilt worden? Schwere Körperverletzung mit Todesfolge. Ja, 7 Jahre waren da gefordert. Das kann ja nicht wahr sein. Ich bin im Albtraum, ja? Hab dann 5 Jahre bekommen. Und wie viele Jahre hast du de facto gesessen? Ja, dann so ab 3 Jahre fing es dann an, lockerer zu werden. Also ich konnte mir dann schon mal so langsam ausorientieren. Ne? Drei Jahre, 9 Monate war ich dann weg. Und der Rest war dann auf Bewährung. Mir war jetzt mir war gerade nicht so ganz, ganz klar, wie viel Alkohol hattest du getrunken? Ach so, ich hatte bei der Überprüfung waren es, glaube ich, 1,3 noch was. Also ich wusste noch, was ich mache und was da los ist. Also ich war nicht total dicht oder so. Aber das waren wahrscheinlich... Da gibt es so Paragraphen, die nennen sich dann zur Tatzeit vermindert schuldfähig oder so. Ne? Und es war ja wirklich keine Absicht, aber die haben da so gesteuert. Und haben sich da so abgesprochen, da war natürlich auch ein Riesentheater. Jetzt war es keine Absicht, das hast du jetzt so klar erklärt. Dennoch bist du ja verantwortlich für den Tod eines Menschen. Wie gehst du damit um, heute? Das ist die Frage, das ist genau die... Hallo? Jetzt ist Abel... Ja, hallo. Ja, da bist du wieder. Dran, ja. Genau, du hast gesagt, das ist genau die Frage, haben wir noch verstanden. Ja, genau. Und also wie gehst du? Ich habe bestimmt 1,5 Jahre oder so nicht richtig schlafen können. Bin jetzt immer noch geht zum Psychologen, ne? Zu Gesprächen, weil mich das halt auch verfolgt. Das heißt, da ist ein Schuldgefühl, eine Belastung. Ja, sehr, sehr Menschenleben zu nehmen, ist nicht so einfach. Und das war auch eine riesen türkische Familie. Die haben mir dann auch noch gedroht. Da war ein Riesentheater, ja. Und ich hatte dann unheimliche Angst vor dem Gefängnis. So, ich kenne das ja nur von Filmen. Ich denke, oh Gott, du wirst jetzt bestimmt direkt vergewaltigt und so Dinger. Also der totale Horror, ne? Ich hatte Angst. Du hast mit der Familie aber nie mal gesprochen oder dich den Kontakt gesucht. Mit dieser Familie. Ja, nicht? Ja, ich hatte wohl mal einen Brief schreiben wollen über einen Anwalt dann und so. Die haben gesagt, nee, die würden mir am liebsten ein paar Leute auf den Hals setzen und die mir das Gleiche antun wie, also Also ziemlich bösartig halt auch. Ne? Die Gewissensbelastung ist nach wie vor noch da und du bist immer noch in Beratungen und psychologischen Betreuung. Ja, und das geht auch nicht so schnell vorbei. Mhm. Aber jetzt muss ich weg, leider, also. Jetzt muss ich leider abbrechen, weil die Sendung ist vorbei gleich. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ich bitte dich aufzulegen. Ja, aber ich kurz loswerden wollte. Nein, das geht nicht mehr. Wir müssen aufhören. Wir rufen dich aber gleich nochmal an. Leg bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay? Ja, alles bis klar. Gleich. Ja, danke. In der Technik heute Nacht. Benjamin Vlies. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.